Kundgabe 5745. Empfangen durch Bertha Dutter am 12.08.1953. Gottes Wort wird als Kraftzustrom empfunden von Seelen im Jenseits. Durch die Verbindung mit dem geistigen Reich wird unentwegt ein Kraftstrom in Bewegung gesetzt. Und dieser Kraftstrom hat überall Wirkung, wo ein gleiches Streben nach oben erkennbar ist. Aber auch dort, wo der Mensch noch nicht bewusst strebt, jedoch auch keinen Widerstand entgegensetzt, ist die Wirkung der Kraft erkennbar. Denn er beginnt sich zu öffnen. Er merket auf und verfolget alles, was mit dem geistigen Reich im Zusammenhang stehen könnte, um sich selbst nun ein Urteil zu bilden. Glaubet es, ihr meine Diener auf Erden, ihr gehet nicht unbemerkt an euren Mitmenschen vorüber. Glaubet es, dass euer Handeln und Reden Beachtung findet und dass dies schon Auswirkung der Kraftstrahlung ist, die ihr in Bewegung setzt. Nur dass diese Wirkung, weil sie geistigen Anlass hat, eben auch nur geistig beobachtet werden kann. Sie wird zum Ausdruck kommen in den Gedanken der Mitmenschen, die euch nicht ersichtlich sind, aber Anlass sein können zu einer inneren Wandlung des Menschen. Und sind es nicht die Menschen auf Erden, die aus der Kraftströmung einen Nutzen ziehen, so sind es doch die Seelen im Jenseits, denen kein Gedanke verborgen bleibt, so wie sie nur Erfahrungen sammeln wollen bei euch, die ihr den Weg gehet nach meinem Willen. Jeder Zustrom von Kraft, der durch Gebet oder Liebe wirken, durch Übermitteln meines Wortes auf Erden oder Vorlesen dieses Wortes, diesen Seelen ersichtlich ist als Lichtstrahl, wird von ihnen wohltuend empfunden, so wie sie bereit sind, ihn anzunehmen. Und ihr seid darum stets von solchen Seelen umgeben, die sich Kraft holen möchten bei euch. Wohl könnten sich eure Mitmenschen gleichfalls bei euch Kraft holen in Fülle, so sie euch anhörten und sie selbst teilhaftig würden der Gnadenkraft meines Wortes. Doch ihr Wille ist noch nicht ausschließlich der Gewinnung geistigen Gutes zugewandt, weil sie der Welt noch zu viel Beachtung schenken, während die Seelen im Jenseits nur das als Kraft, als Wohltat empfinden, was ihnen durch euch geboten wird. Denn den Kraftzustrom im Jenseits, der ihnen durch Lichtwesen zugeleitet wird, erkennen sie erst dann als Gleiches, wenn sie die erste Erkenntnis gewonnen haben. Wenn sie aus dem Reiche der Finsternis oder Dämmerung mit eurer Hilfe das Tor zum Licht gefunden haben. Weil sie sich noch zu sehr in Erdennähe aufhalten und darum auch von der Erde aus leichter bearbeitet werden können als von den Wesen des Lichtes. Diese aber stehen schon als Helfer hinter ihnen und machen ihnen das Verständnis dafür leicht, was ihnen durch euch geboten wird. Immer aber stehen sie im Stromkreis göttlicher Kraft. Immer werden sie von meiner Liebekraft berührt und spüren ihre Wirkung, nur dass ich selbst nicht direkt einwirken kann, solange sie noch im Widerstand verharren, solange sie noch im Bereich der Finsternis weilen, aus dem ihr sie aber befreien könntet durch liebende Belehrungen, durch Fürbitte und gedanklichen Einfluss. Alle guten Gedanken wirken sich als Kraft aus, auf Erden sowohl als auch im geistigen Reich. Und darum solltet ihr auch euren Mitmenschen nur gute Gedanken zusenden. Und ihr werdet ihnen auch die Kraft zuführen, die ihnen helfen kann zur inneren Wandlung. Denn alles gute Denken, Wollen und Handeln wirkt sich erlösend aus. Denn es ist Kraft, die niemals ohne Wirkung bleibt. Amen.